Yes, yes, yes, it is another day. Sing, sing, sing. Ja, ja, ja, es ist ein neuer Tag. And we are still around. Und wir sind immer noch da. Still teaching you good stuff, hopefully. Um dir hoffentlich immer noch gute Dinge zu lehren. I'm gonna talk to you about freedom, like I told you yesterday. Wie gestern besprochen, rede ich heute über Freiheit. You know, there is something in the Bible, it's called paradoxes. Da gibt es etwas in der Bibel, das Paradoxe heißt. For me personally, paradoxes have always fascinated me, even since I was young. Paradoxe haben mich seit meiner Jugend immer schon fasziniert. And in the Bible there are a whole bunch of paradoxes. In der Bibel gibt es eine ganze Menge Paradoxe. And let's find out what actually a paradox is. Lass uns herausfinden, was eigentlich ein Paradox ist. You know, like I will give you some examples first. Ich gebe dir zuerst ein paar Beispiele. You know, it's a complete paradox that you have to give up life to find life. Es ist völlig paradox, dass du das Leben aufgeben musst, um das Leben zu finden. Like, hang on a minute. If I give up my life, I will actually find life. So wie, warte mal, wenn ich mein Leben aufgebe, dann werde ich das Leben finden? Yes, look what the dictionary says what a paradox is. Ja, schau mal, wie das Wörterbuch das Wort Paradox definiert. A seemingly absurd or self-contradictory statement. Eine scheinbare, absurde oder sich selbst widersprechende Aussage. That when it is investigated or explained, die, wenn sie untersucht oder erklärt wird, it may prove to be well-founded or true. Als wirklich gegründet oder wahr befunden wird. So in a simple words, it's like this. In einfachen Worten bedeutet es Folgendes. Good. The statement seems like a complete contradiction. Die Aussage scheint als kompletter Widerspruch. But when you investigate it and search it out, you will actually find it's true. Aber wenn du untersuchst und prüfst, dann wirst du herausfinden, dass es wahr ist. What did Jesus say? Was hat Jesus gesagt? If you want to find your life, you have to lose. Wenn du dein Leben finden willst, musst du es verlieren. Hang on a minute. Warte mal. If I lost it, I don't have it. Wenn ich es verloren habe, dann habe ich es nicht. How can I get... Something is wrong here. Irgendetwas läuft hier falsch. And it's one of the wonderful paradoxes that once you surrender your freedom to Christ, you will find true freedom. Und das ist eines der wunderbaren Paradoxe. Sobald du deine Freiheit Christus hingibst, wirst du die wahre Freiheit finden. So, look at this. Schau dir das an. Christ has come to give us freedom. Christus ist gekommen, um uns Freiheit zu geben. And now he says, I want your freedom. Und jetzt sagt er, ich möchte deine Freiheit. No, hang on, Jesus. You've come to give me freedom and you want my freedom. Nein, warte mal, Jesus. Du bist gekommen, um mir die Freiheit zu geben und du möchtest jetzt meine Freiheit? And he says, as you surrender your own freedom to me, that's when you will find the true freedom. Und er sagt, wenn du mir deine Freiheit hingibst, dann wirst du die wahre Freiheit finden. You know, God, in his omnipotence, he could simply force you to make him Lord. Gott in seiner Allmacht könnte dich einfach zwingen, ihn zu deinem Herrn zu machen. But he doesn't do that. Das macht er nicht. God gave you the freedom to choose to make him Lord or to not choose. Gott hat dir die Freiheit gegeben, selber zu entscheiden, ihn zu deinem Herrn zu machen oder nicht. So to make him Lord means you have to give up your freedom because now you are not boss of your life anymore. Ihn zu deinem Herrn zu machen bedeutet, dass du deine Freiheit aufgeben musst, da du nicht mehr der Boss deines Lebens bist. Once you understand the goodness of God, you will understand something else. Und sobald du einmal die Güte Gottes verstehst, wirst du noch etwas anderes verstehen. As you surrender your personal freedom to the Lordship of Jesus Christ, you will find true divine freedom. Wenn du deine persönliche Freiheit der Herrschaft Jesu Christi hingibst, wirst du die wahre göttliche Freiheit finden. You see, if I make you live for me, siehst du, wenn ich dich dazu bringe, für mich zu leben, you're not free anymore. I am your boss. Bist du nicht mehr frei? Ich bin dein Boss. So what's happening? Was geschieht? You voluntarily give up your freedom and you say, Jesus, you are my Lord, you are my boss, you choose how I have to live my life. Freiwillig gibst du deine Freiheit auf und sagst, Jesus, du bist mein Herr, mein Boss. Du entscheidest, wie ich mein Leben leben soll. And God says, und Gott sagt, now that you've surrendered your freedom to me, I will give you the true freedom and you can choose the things that please my heart. Weil du mir jetzt deine Freiheit übergeben hast, werde ich dir die wahre Freiheit geben und du kannst die Dinge wählen, die meinem Herzen gefallen. And as you choose to live not the way others want you to, but the way you ought to for Christ. Wenn du dich entscheidest, nicht so zu leben, wie es andere von dir möchten, sondern so wie du für Jesus Christus leben solltest, you will find an inner freedom that is inexplainably powerful. Wirst du eine innere Freiheit finden, die unerklärlich kraftvoll ist. Maybe you've heard me say this. Vielleicht hast du das schon einmal von mir gehört. The little boy comes home from school and he finds that his parents have just bought a little birdie. Der kleine Junge kommt von der Schule nach Hause und sieht, dass seine Eltern einen kleinen Vogel gekauft haben. And he looks in this cage and he says, "Oh, what a beautiful little pet." Er schaut in den Käfig und sagt, "Oh, welch wunderschönes kleines Tier." And he's so excited. Er ist so aufgeregt. And then he sees that his parents also bought him a little aquarium with a little fish. Und er sieht, dass seine Eltern auch ein Aquarium und einen kleinen Fisch gekauft haben. But he sees this little fish locked in this bowl of water. Dann sieht er diesen kleinen Fisch eingesperrt in diesen Wasserbehälter. And he says, "Fish, I'm gonna give you your freedom." Er sagt, Fisch, ich werde dir deine Freiheit schenken. He puts his hand in the water, takes the fish out, he throws it there, he says, "Fly, fish, fly." Er steckt seine Hände ins Wasser, nimmt den Fisch heraus, wirft ihn in die Luft und sagt, "Flieg, Fisch, flieg." But the fish drops to the ground and dies. Aber der Fisch fällt auf den Boden und stirbt. So now the little boy figures out. Jetzt hat der kleine Junge herausgefunden. Oh, freedom is not in the air. Ah, Freiheit ist nicht in der Luft. It's in the water. Sondern im Wasser. And he takes a little bird out of the cage and he puts it in the fishbowl. Und er nimmt den kleinen Vogel aus dem Käfig und steckt ihn ins Aquarium. But the bird dies. Aber der Vogel stirbt. So what's the moral of the story? Was ist die Moral dieser Geschichte? Just as the fish is only free in the water and the bird is only free in the air, so you are only free surrendered to Christ. So wie der Fisch nur im Wasser frei ist und der Vogel in der Luft, so bist du nur frei, wenn du Christus hingegeben bist. So live for the one who died for you. That's true freedom. Also lebe für den einen, der für dich gestorben ist. Das ist wahre Freiheit. See you tomorrow. Sehe dich morgen.